Die Ausstellung der Ausbaumaterialien für die Umgestaltung vom Kreis Samjeon wurde eröffnet. In der Ausstellung, an der hunderte Einheiten wie Militärorgane, Komitees, Ministerien, zentrale Institutionen, Institutionen für wissenschaftliche Forschung und Bildung, die Division 216, Fabriken und Werke teilnahmen, sind mehr als 630 Stück einheimische Ausbaumaterialien von ca. 120 Sorten, die aus regionalen Baustoffen wie Holz und Plastik hergestellt wurden, zur Schau gestellt. Am 27. März gab es im Palast der Wissenschaft und Technologie die Eröffnungsfeier der Ausstellung. Daran beteiligten sich Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DIVJK, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und die Mitarbeiter, Wissenschaftler, Techniker, Lehrer und Angehörigen der Gruppen für drei Revolutionen aus den Einheiten, die ihre Produkte ausgestellt haben. In seiner Eröffnungsansprache betonte Choi Ryong-hae, die Ausstellung werde ein wichtiger Anlass dazu, einen aktiven Beitrag dazu zu leisten, den Kreis Samjeon in einen beispielhaften, vorbildlichen und Musterkreis, der Weltruf genießen würde, einmalig zu gestalten.